Hallo und herzlich willkommen zu Oh, der Kurzform von Ach. Wie immer, wir Eisenkoch, ja, wir müssen nicht mehr. Suchen wir eine Person. Die Person ist interessant. Mit 10 Hinweisen. Die Person lebt nicht mehr. Doch wer wird's erraten? Dominik, Jürgen, Philipp oder ihr, liebe Zuhörende? Die Spannung steigt. Und nun kann sich der Vorhang lüften und die Folge beginnen. Und die Folge ist die Kurzform von Ach. Die Kurzform von Ach. Da kriegt Josch sicher Albträume. Ey, du bist echt der Geiste, Philipp. Das ist wie so Twilight Zone. Jonathan Frakes stellt gleich irgendwelche rhetorischen Fragen. Vielen Dank, sehr gut. Oh, das tat jetzt aber ich erhoffe, weh. Dass die, also wir hatten tatsächlich gerade mal technische Probleme, deswegen hast du jetzt ja einen anderen Einspieler gespielt, aber der vorherige darf niemals verloren gehen. Das nee, heißt, wir müssen bei der nächsten Aufnahme anders. Den nächsten Mal. Alles dann, klar, wenn ihr es am wenigsten auch. Erwartet. Genau. Ja, da mittendrin. Ja. Nach Hinweis Nummer 3. Mein lieber Philipp, du hast ja tatsächlich vor, jetzt die nächste Person vorzulesen. Ja. Und Tweeties. Zwar, Anastasia schreibt uns, Hi, mein Gatte und ich lieben eure Folgen und raten immer mit. Da es so aussieht, dass ihr diese Person noch nicht erraten habt, dachten wir uns, euch 10 Hinweise zu schicken. Liebe Grüße, Anastasia und Christian. Also, ich hoffe sehr, dass sie einen ebenso schönen Nachnamen hat, wie sie einen Vornamen hat. Weil tatsächlich es bisweilen recht spektakulär ist, wie halt ein Schmidt einfach jeden tollen Nachnamen vernichten kann, Vornamen vernichten kann. Ja, ich finde sie hat einen guten Nachnamen. Ich lese ihn jetzt Anastasia nicht vor, weil er nicht Schmidt. In der Mail drin steht, aber nein, das ist ja des Absenders sehe ich es ja. Das schreit nach so einem urdeutschen Doppelnamen. Ich hab meinen neuen Lieblingsnachnamen die Tage gefunden, und zwar Sümmchen. Was? Das ist ja nett. Jemand, den ich auf LinkedIn gesehen habe oder auf Xing hat, hieß Sümmchen. Fand ich mega, mega süß. Sümmchen. Kommt da irgendwas Hallo, dann immer Sümmchen. Als Spruch, so das Sümmchen seiner Teile oder sowas? Ja, ich kenne den ja nicht. Ich habe den ja nur virtuell gesehen, aber das fand ich sehr schön. Erstens. Hast du ihn nicht gleich befreundet? Ich wurde 1857 in Marseille geboren. Marseille. Mhm. In Marseille. Hm. Shop je Peppa. Ob ich den doofen Witz nochmal mache, den ich beim ersten Versuch dieser Aufnahme gemacht habe. Also, ja, hau raus, ich habe ihn nicht gehört, weil wir ihn nicht gehört haben. Ich spare ihn mir für später. Ja, ich habe ihn gehört und ich kann ihn jetzt nicht nochmal so überzeugend. Ich spare ihn mir für später. Gut, vielleicht ist er später jetzt. Hinweis 2 ist nämlich, mein Vater war Steinmetz und Bildhauer. Bildhauer. Au, hauer, ha. Bildhauer finde ich schon immer einen sehr merkwürdigen Begriff. Mhm. Der ist weil. So. Naja, das ist so eines dieser deskriptiven Worte, die aber dich eigentlich, wenn du es streng nimmst, völlig auf die falsche Fährte führen über das, was er tut. So, der haut doch keine Bilder oder das, also das ist doch irgendwie ein, ich weiß gar nicht, ein Skulpteur oder ein ein Steinmetz? Ja, vielleicht sogar, ja, das ist vielleicht sogar näher dran, aber Bildhauer ist doch ein ganz komisches Wort, oder? Ja, das ist halt so dieses etwas in ein ja, oder ein Bild von etwas irgendwo reinzuhauen. Ja, es ist schon, du machst quasi du schaffst ein Abbild und das mit einer hauenden Bewegung, ich verstehe das schon, aber es ist irgendwie, finde ich, ich finde es merkwürdig. Aber du, ich finde, wir sitzen da um es mit Wolfgang Buck zu halten, sehr im Glashaus und sollten nicht mit Steinen werfen, denn wir sägen hier in unserem Landstrichen Holz zusammen, von daher. Jetzt kommt gleich wieder Dominik und sagt, dass er Flugzeug doof findet. Nein. Schnell aus der Schleife raus. Drittens, mit 13 Jahren verließ ich die Schule und begann eine Lehre in einer Bäckerei. Ah, der hat dann nicht Bild gehauen, sondern Teig gehauen. Wann war das Geburtsjahr? 1806, oder? 1857. Meine ich ja. Wer ist denn für seine Backmischungen berühmt? Dr. Oetker hat man schon. Ja, der war der mit der Puddingmeise. Ja, den hat man schon. Komisch, ne? Das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, die Puddingmeise. Ja, weil es so schön skurril ist. Außerdem mag ich Pudding. Jeder französische Koch dreht sich gerade vor Scham um. Und völlig zu Recht. Dr. Oetker? War der kein Franzose? Nee. Ich würde mal interessieren, wie weit verbreitet die Fertigmischung quasi in Frankreich ist. Ob das so ein Gerücht ist, quasi, dass der gemeine Franzose so mit mehr Bedacht kocht. Oder ob das einfach sowas von offensichtlich ist, dass man das heutzutage benutzt. Ich glaube, alle Nationen außer Deutschland kochen mit mehr Bedacht. Ja, wobei, was ich ja sehr skurril finde, ist, dass in den USA oft beim Kochen wahnsinnig viele so halbfertige Sachen benutzt werden. Also sowas wie, ja, du kochst irgendwie Nudeln, machst das Fleisch dazu, irgendwie kochst das Gemüse und dann kippst du noch eine Dose so und so Champignonsuppe drüber. Was ich so ganz skurril finde, aber in ganz vielen so Alltagsrezepten ein Ding ist in den USA. Okay. Aber Achtung, ganz viel Klischee natürlich jetzt, ne? Wir gucken da von außen auf Dinge drauf und so und eieiei. Okay, ich weiß es trotzdem nicht. Apropos von draußen drauf gucken. Hinweis 4. Mit 30 Jahren, also ist noch nie zu spät, sich umzuorientieren, begann für mich eine unvergleichliche künstlerische Laufbahn. Auf der Bühne begeisterte ich mein Publikum durch mein musikalisches Talent. Also doch nichts mit Skulpturen aus Teig. Vielleicht kann man es ja verbinden. Irgendwelche französischen Chansons. Non, rien de rien. Die haben wir schon gehabt. Die hatten wir schon. Stimmt. Mhm. Die hatten wir schon. Mhm. Die einzige, die ich kenne. Naja, aber das ist auch wirklich so ein Ding, weißt du, meine Mutter wüsst keinen einzigen französischen Chansonsänger und ich weiß ja wenigstens schon mal zwei. So, welche zwei? Weißt du? Was weiß ich. Okay, ich kenne einen. Ja. Ich habe zumindest schon von zwei gehört und eine kann ich mir nachmelden. Dann merkst du dir noch Charles Trenet und dann machen wir weiter mit Hinweis 5. Ich gehörte zu den Publikumslieblingen des Moulin Rouge. Prominente wie Sigmund Freud. Christina Aguilera. Ja. Nein! Und Nicole König Kidman. Leopold II. Von Belgien zählten zu meinen Fans. Für den dänischen Monarch Christian IX. Gab ich eine Privatvorstellung. Oh la la. Oh. Das, heute sagt man dazu Lapdance. Dominik hat jetzt dezent um die Tatsache herumgeschifft, dass er den Namen der einen Chansonsängerin trotzdem nicht zusammenkriegt. Was? Edith Piaf, habe ich doch gesagt. Jetzt hat er schnell nachgeschaut. Da, hör mal in die Aufnahme. Sehr gut. Ich schneide Sachen raus. Nee, immer auf die kleinen Dicken ist wieder typisch. Hinweis 6. Der bekannteste zeitgenössische Vertreter der von mir geprägten Kunst lebt in England. Der bekannteste zeitgenössische Vertreter der von mir geprägten Kunst. Hä? Das verstehe ich nicht. Naja, es ist halt jemand, ein Künstler, der quasi selber nur das Genre oder was auch immer dann passend ist, gegründet hat, aber quasi nicht der berühmteste ist, der es getan hat. Ja, das weiß ich schon. Ja. Aber, dann was verstehst du denn da nicht? Also dann weiß ich jetzt wirklich nicht, was du meinst. Ich kann es nicht ich verstehe die Parameter, aber ich kann mir drunter nichts vorstellen, was das sein könnte. So wäre vielleicht korrekter formuliert. Okay. Hinweis 7. Ich gründete mit einigen Freunden das bekannte Théâtre Pompadour. Das könnte man dann vielleicht doch auch wissen. Es Pompadour ist die Ode. Hinweis 8. Ich starb im Alter von 88 Jahren. Die medizinische Fakultät des Collège de Sorbonne bot meine Familie 25.000 Francs für meinen toten Körper an, um das Geheimnis meiner Kunst zu lüften. Meine Familie lehnte dies ab. Also war die irgendwie so ein Schlangenmensch oder so, ne? Ich vermute, es ist viel Geld. Es wäre voll geil, wenn sie ihn voll gedisst hätten und es irgendwie so 3,50 Euro finden. Entweder sind wir bei jemandem, der sehr, sehr beleibt ist oder sehr, sehr schlank und beweglich. Könnte ich mir vorstellen. Hm. Ich glaube, es ist so ganz, es ist, glaube ich, ein Schlangenmensch. Eine Schlangenmenschin. Okay, aber also da, wenn das tatsächlich in Richtung Schlangenmensch geht, da bin ich wirklich raus. Du, ich versuche nur, Sinn da rein zu interpretieren. Hinweis 9. Mein Leben und Wirken wurde mehrfach verfilmt. Das erste Mal 1975. Ich kann es deswegen nicht genau sagen, da hat es leider ein Zeichen abgeschnitten. Das fehlt leider in der Mail. 1975. Ich glaube nicht, dass es 100 im Jahr 197 ist. Von daher glaube ich einfach mal, sage ich mal, in den 70ern. Okay. Oh Mann, dann hätte ich es jetzt wahrscheinlich gewusst, wenn ich jetzt die Jahreszahl gehabt hätte. Ja, ich finde es jetzt auch sehr enttäuschend so. Ich kann noch mal nachgoogeln. Ah, oh, nein, lass dich da nicht ärgern. Warte, ich google schnell für dich. Oder Ducken, Duck, Goen. Ich weiß es nicht. Okay, Hinweis 10. Ich trat unter dem Künstlernamen Le Petermann auf. Le was? Le Petermann. Le Petermann? Der Petomane. Der Petomane? Mhm. Ist was mit Füßen? Ja. Yeah. Weiter oben. Weiter oben? Ja. Jetzt wird's versaut. Denken Sie weiter. Oh Gott, ich bin völlig verloren. Grad. Herr Kraus, ich glaube, Sie sind sehr nah dran. Bin Komm, ich? Tu's, Jürgen, tu's, tu's. Meinst du jetzt so rein körperlich? Tu's. Ja. Ein Sieg für alle Ungebildeten dieser Welt. Komm, Jürgen. Ich kann an diesem drücken. Also, höher als Füße. Ja. Knie. Höher? Ja, höher als Füße. Becken. Ja, Knie. Höher als Knie. Ja, höher als Knie. Becken? Richtige Ecke. Richtige Ecke? Ja. Hinter? Guck mal vor, wir sind so im Deutschkurs. Ja, also Deutschkurs. Ja, korrekt. Was ist deutsches Wort für? Wer ist denn für seinen Hintern so bekannt, dass man hinterher 25.000 Francs für den toten Hintern bezahlen will? Mein Name ist Joseph Pujol. Ich bin der wohl berühmteste Kunstfurzer der Welt. Ich bin der größte Arsch der Welt. Kunstfurzer? Korrekt. Okay, also das ist absolute Weltklasse, aber jetzt bin ich auch mal irgendwo beruhigt, dass tatsächlich ja anscheinend niemand ist, den man kennen kann. So. Ja, also Spiegel hat mal einen größeren Artikel über ihn geschrieben und wie gesagt, dieser Typ war auch Der Furzer. Ja, der war halt schon irgendwie in etlichen TV-Shows, also der englische Vertreter. Aber was genau hat der gefurzt? Also hat der Melodien gefurzt oder hat der... Korrekt. Okay. Also ich werfe euch mal hier in unserem Kanal den Ich habe gerade das gegessen. Ja, und ich mag die Illustration. Das ist ein Mann, der hat so einen Finger oben, so ein, meine Damen und Herren, passen Sie auf, jetzt kommt was. Und es sind so, so Musiknoten illustriert, die auf Höhe seines Gesäßes Darms. Rechts von ihm stehen. In so einer ganz tollen, abstrakten Illustration. Also ich bin entzückt, dass wir diese Kunstform, wie ich es nennen möchte, tatsächlich mal hier gefeatured haben. Ja. Und es gibt übrigens heute noch die Rue Pujol, also die Straße Pujol. Die ist allerdings nicht nach ihm benannt, sondern wegen der Bäckerei seiner Eltern. Aber ich kenne das muss man ja nicht so genau sehen. Ein mir lieber Mensch ist sehr stolz drauf, wie gut quasi das Rübsen geht. Ja. Aber furzen kenne ich niemanden, der wirklich auf dem Niveau furzt. Mir hätte jetzt nur noch irgendwie so ein Hinweis gefehlt, wie das Lied Wind of Change ist nach ihm benannt oder so. Das hätte es jetzt für mich noch perfekt gemacht. Blowing in the wind. Ah, down wind of change. Oh Mann, oh Mann. Like a candle in the wind. Oh Gott, Lord, besser wird's nicht. Wir brechen jetzt hier ab. Schluss jetzt. Ich bin mir sicher, wenn wir noch 10 Minuten nachdenken, fällt uns noch was Besseres. Noch besser, meinst du? Ja, ich weiß nicht, in meinem Kopf habe ich irgend so einen Typen, der versucht, die Marseillaise zu furzen. Vielleicht ist besser, wenn wir also, jetzt auch. Ich bin mir nicht unsicher, dass er das nicht getan hätte. Ansonsten. Ich bin gute äußerst Nacht, amüsiert. Vielen Dank. Warum soll er das nicht getan haben? A fart is born. Kann doch mal die Marseillaise furzen. Ach, kann doch mal auf jeden Fall. Das wäre auch schön als Description bei Twitter. Man kann doch mal die Marseillaise furzen. Oder so als Shirt für Jürgen. Ich drücke mal auf Stopp hier. Ich auch. Hier noch auf noch dümmere Ideen kommt. So. Eigentlich Gute muss eine Unterhose sein, wo hinten so draufsteht, so man kann doch mal die Marseillaise wurzen. So, Schluss jetzt. Das wird nur noch schlimmer. Gute Nacht. Nö, no, ist auf Zeit. So mit.